Feststellung. Weder die militärischen, noch die wirtschaftlichen, noch die Arbeitskräfte dieser Länder stehen England mehr zur Verfügung. Wohl aber dient ein Teil dieser Kräfte jetzt Deutschland und seinen Verbündeten. So stehen wir am heutigen zweiten nationalen Feiertag des deutschen Volkes im Kriege stärker denn je da. Stehen wir da, gewärtig der Befehle des Führers.